2.2 Hexen am Morgen. Ich erwachte nach meinem ersten Tag in Aznorail voller Tatendrang, zog mir mein Kleid an, stülpte mir Mandy und Andy über, gähnte und wankte zielsicher in den Schankraum. Zu meiner Überraschung wartete dort ein deftiges Frühstück mit Brot, Speck, Tomatenkäse und weichen Eiern auf mich. Kunigunde hatte mir sogar eine Kanne Erdbeertee bereitgestellt und schon waren die unsäglichen Strapazen der Nacht vergessen. Nachdem ich mich ausgiebig gestärkt hatte, begab ich mich wieder zu Sieglinde der Schickse, die ich mit demselben fragenden Gesichtsausdruck an haargenau derselben Stelle wie gestern fand. »Guten Morgen!« Sofort hellte sich ihre Mimik auf. »Du bist spät dran, junge Hexe. Morgenstund hat Gold im Mund.« »Igitt, die scheint aber auch alles zu fressen. Wer ist diese Frau Morgenstund?« »Niemand. Ich meine, der frühe Vogel fängt den Wurm.« »Was soll ich mit noch einem Wurm? Ich habe bereits zwei in meinen Socken.« »Das sagt man so.« »Sollte man lieber lassen. Der späte Vogel ist nämlich ausgeschlafen und kann dem müden Vogel seinen Wurm in aller Ruhe klauen.« Die Schickse blickte mich verwundert an. »Warum sprechen wir plötzlich über Vögel?« »Du hast angefangen.« Sie warf sich in Pose. »Wie dem auch sei, du bist spät dran. Viele unserer Artgenossen sind Langschläfer, doch ich schätze den Eifer.« »Bei diesem Punkt unterscheiden wir uns. Und bei Hautpflege.« »Da du nun mit den Hauszaubern bestens vertraut bist?« »Einigen wir uns darauf, dass ich die Hauszauber einmal gesehen habe und das Putzen der Vergangenheit angehört.« »Können wir den nächsten Schritt wagen? Ich lerne dir einen Angriffszauber.« »Das ist ein ganz schön großer Schritt für meinen Geschmack. Sollten wir uns nicht lieber um die essentiellen Probleme des Universums kümmern? Zum Beispiel, wie kann ich ungestört in der Sonne liegen und Erdbeertee und Kuchen verzehren, ohne dass mich jemand stört?« Die Schickse zog die Stirn kraus. »Hörst du eigentlich, was für einen Unsinn du manchmal redest?« »Ich passe eigentlich nie auf, wenn ich spreche.« »Habe ich gemerkt. Gestern hast du dich beschwert, dass ich dir keinen Kampfzauber gelernt habe. Heute wirst du dir wünschen, wieder putzen zu dürfen. Ich lerne dir nun den Zauber Hexenspeichel.« »Mahlzeit. Ein Feuerball oder ein geschmeidiger Wurfzapfen wären wohl zu profane Magie gewesen.« »Sobald du den Zauber beherrschst, wirst du losziehen und dein Können unter Beweis stellen.« Ich erkannte die drohende Gefahr, zog überrascht meine Augenbrauen hoch und versuchte verzweifelt, das Unheil abzuwehren. »Hast du nicht noch irgendwo einen Sommersitz, den ich aufräumen kann?« Doch Sieglinde begann gnadenlos zu erklären. »Der Hexenspeichel ist ein überaus effektiver, jedoch auch tückischer Angriffszauber. Zuerst musst du die astrale Macht tief in deinen Eingeweiden konzentrieren und anschließend deinen gesamten Körper erkranken lassen.« »Ich habe mich sicherlich verhört. Sagtest du erkranken lassen?« »Exakt.« »Du spinnst.« »Spinnen. Doch dazu später.« »Du hast etwas von Angriffszauber erwähnt, nicht Selbstgeißelung. Sollen sich meine Feinde totlachen, wenn ich vor ihnen mit laufender Nase zusammenbreche?« Gnade war im Knisterwald wohl ein Fremdwort und so sprach meine strenge Lehrerin weiter. »Du wirst dich jetzt mit einer dir bekannten Krankheit infizieren.« »Ich habe es auch schon geschafft, mich mit einer mir unbekannten Krankheit zu infizieren.« »Am besten eignen sich besonders schleimige, virale Infekte.« »Du scherzt. Ich soll mich über Krankheiten informieren, damit ich mich selbst damit infizieren kann? Ich bin eigentlich ganz gern gesund, habe mich in den letzten Jahren fast daran gewöhnt. Und du möchtest, dass ich mich absichtlich duselig mache?« »Ja«, war die knappe, jedoch präzise Antwort. »Du solltest in diese Richtung zukünftig Recherchen betreiben.« »Natürlich. Ich werde sofort mit meinem Medizinstudium für Keuchhusten beginnen.« »Den Angriffszauber Hexenspeichel können nur junge Hexen lernen. Durch die ständigen Erkrankungen des Körpers wird das Immunsystem gestärkt und verleiht uns ein überaus langes Leben.« Ich spitzte meine Ohren. »Warum hast du das nicht gleich gesagt?« »Du lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Würde ein erwachsenes Wesen diesen Zauber anwenden, so würde er zu zahlreichen Allergien, permanenten Krankheiten und einer drastischen Verkürzung der Lebensdauer führen.« »Klingt super. Jetzt hast du mich.« »Aber eine junge Hexe kann das wegstecken und baut schnell Resistenzen gegen Krankheiten auf. Nun konzentriere dich, junge Hexe Babsi, sammle die Energie in deinem Körper und denke an eine kleine, gemeine Krankheit.« Ich schüttelte fassungslos den Kopf, doch Sieglinde versetzte mich mit einem rhythmusfeindlichen Singsang in Trance. Virologie war zwar noch nie meine Stärke gewesen, dennoch kam mir unverhofft der Rhinovirus in den Sinn. Wenige Momente später fühlte ich mich müde, ausgelaugt, verschnupft und Schleim bildete sich in meinen Atemwegen. Ich hustete unter Schmerzen und erklärte mit letzten Kräften: Gratuliere, es hat geklappt, ich gehöre ins Bett. Besser, wir verschieben das Abenteuer auf nächste Woche oder gar nächsten Monat. Die Schickse strahlte wie 10 Tage Sonnenschein. Sehr gut. Nun musst du den gesamten Schnodder aus den Tiefen deines Körpers mit all deiner Kraft in deinen Mund ziehen und dort zusammentüdeln. Bitte nicht, flehte ich verzweifelt, doch Sieglinde kannte keine Gnade. Du darfst nichts zurücklassen, weil du sonst krank bleibst und der Schnodder von deinem Körper wieder mühsam abgebaut werden muss. Bei einem einzigen Hexenspeichel ist dies kein großes Problem. Doch wenn du den Zauber vielfach anwendest, dann könnte dies dein System überlasten. Ich war davon überzeugt, dass ich diesen Zauber nicht allzu viele Male einsetzen würde. Nun suche dir ein Ziel, beispielsweise den Stamm des Baumes dort drüben. Visiere ihn an und fokussiere deine Gedanken darauf. Ich hustete und kniff die Augen zusammen. Tolles Konzept. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass man mit Schüttelfrost viel schlechter zielen kann? Gut so, jetzt hole tief Luft, spucke mit all deiner Kraft und verpasse dem ganzen Schnodder mit deiner Zunge einen geschickten Trall. So kannst du auf mindestens 20 Meter zielgenau angreifen.